Blumenlehre. Are we our destinies? Ob Aurora Borealis oder Borreliose, eine Frage des Lichteinfalls, dessen Schimmer sich auf deiner Haut niedersetze, das Konzept ihrer Membran benetze und bald hindurchdringe bis zum Verarbeitungszentrum Hirn, wo alle Daten korpulieren und wundersame Kinderchen hervorbringen. Und damit sollst du dann zu leben haben, irgendwie im ominösen Spielraum zwischen Hypochonder, AnhängerInnen sogenannter alternativer Heilungsmethoden oder der inzwischen selbst in konventionellen Kreisen durchaus hinterfragten bis verpönten, kaum mittelalten, indes die Wurzeln, Schulmedizin. Beziehungsweise spielen wir lieber das psychosomatische Spiel? Jedes Symptom, mit dem du dich auseinandersetzt, weil es dir nicht gefällt, sei Resultat eines inneren, unverarbeiteten Konflikts. Feindbild unversöhntes Unbewusstes. Und du rödelst dahin, um dich wieder in eine Topform zu bringen, die du nie hattest. Dreams becoming schemes to try to conceal a past that never was. Und erkennst nicht, wie du schlicht und ergreifend einfach älter wirst und dein Körper dich in der Konsequenz Yeah, I know it sucks, but that's life, verlässt. Peu à peu. Ja, vielleicht schöner dahingegen das Prinzip Salutogenese. Ein permanentes Oszillieren in einem Spektrum ohne realistische Option, je einen seiner absoluten Pole zu berühren. Und fühlst du dich gesund, bist du es auch. Denn sogar wenn du dich damit komplett verrennen würdest, wäre, ehe du es bemerken könntest, dein Tod eh vorher schon da. Aller Hallo.